Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 247 an Schiller. Mit Humboldt habe ich gestern einen sehr vergnügten Tag zugebracht, wobei ich bis gegen Mittag die Hoffnung unterhielt, Sie hier zu sehen. Wenn übrigens diese Stunden auch für Sie nützlich und angenehm verflossen sind, so freut es mich recht sehr. Möge es immer so fortgehen, bis Sie Ihren Zweck erreichen. Starke verspricht mir noch auf heute Abdrücke, und ich hoffe, Sie mit Gegenwärtigem zu senden. Burgsdorf hat mir in seinem Betragen und in dem wenigen, was er sprach, recht wohl gefallen. Ein neues Werk der Frau von Stahl, de l'Influence de Passion etc. ist sehr interessant. Es ist im beständigen Anschauen einer sehr weiten und großen Welt geschrieben, in der sie gelebt hat, und voll geistreichen, zarten und kühnen Bemerkungen. Weimar am 30. November 1796. G.